Hin und wieder wurde die Spannung von makabrem Humor durchbrochen, denn die schiere Zahl von Verbrechen des Bundes führte gelegentlich zu Fehlern. Adolf Horowitz, Direktor der US Framing and Picture Company of Manhattan, war vom Bund mit dem Tod bedroht worden, falls er nicht bezahlte. Eines Morgens kam er zur Arbeit und stellte fest, dass der Laden nebenan über Nacht ausgebombt worden war. Am selben Tag erhielt er einen Brief. »Einer unserer Leute sollte unsere Drohung wahrmachen«, erklärte der Verfasser, »hat aber versehentlich den Nachbarladen gesprengt.« Der Brief sollte Horowitz zu verstehen geben, dass dieses Missgeschick ihn keineswegs von der Pflicht entband, der Black Hand ihr Geld zu zahlen. Auch Zeitungswitzbolde hatten ihren Spaß. Die Washington Post schickte jemanden in den Speckgürtel im Norden New York Citys, wo die Black Hand immer häufiger zuschlug. Will man sehen, wie jemand erschossen wird, muss man nach Westchester County fahren, schrieb der Reporter nach seinem Ausflug. Wer nach einem neuartigen Erlebnis sucht, nimmt einfach den Zug von New York bis nach Katona oder irgendeinem anderen idyllischen Örtchen im Grabsteingürtel, schon streckt man ihm zum Gruß die schwarze Hand des Abenteuers hin. Der Journalist fand, dort auf dem Land sei ein allgemeiner Aufstand im Gange, der für die Oberklasse und ihre Bediensteten allerhand ändere. Der Butler eines vornehmen Hauses hat nun ein harter Bursche, ein Bure und ein Ringkämpfer zu sein. Geschickt genug mit der Familienschrotflinte, um den Black Hand Ganoven inmitten der auf dem Rasen umherlaufenden Familie herauszuschießen, ohne dass dabei ein einziges Körnchen Schrot die hohen Herrschaften oder ihre Sprösslinge erwischt. Kinder, so berichtete er, wurden zu ihrem Schutz an Pfähle in den Vorgärten der Villen angebunden, und Entführungsalarmanlagen verkauften sich in den örtlichen Geschäften wie geschnitten Brot. Solcherlei Geräte gab es freilich nicht. Auch ein paar Fakten schob er ein. 50 Deputies aus der Region hatten eine Allianz gegen den Bund geschmiedet und patrouillierten bis an die Zähne bewaffnet durchs lauschige Westchester. Das scheußliche Finale seines Textes lautete: Westchester freut sich auf den Tag, an dem es wieder ruhig schlafen können wird, weil die Italiener all die Neger umgebracht haben und die Neger all die Italiener. Die Satire machte sich lustig über die allgemeine Anspannung. Im Gegensatz zu den Einwohnern anderer Städte konnten sich die Bürger Manhattans jedoch immerhin mit dem Gedanken trösten, dass sie Petrosino und seine 5 treuen Mitstreiter auf ihrer Seite hatten. In der Tat hatte das Italian Squad trotz Überarbeitung und Unterfinanzierung einen guten Lauf, verhaftete allein im ersten Jahr schon hunderte der berüchtigsten Mitglieder der Black Hand. Die Zahl der vom Bund verübten Verbrechen fiel um 50%. Die Times sprach von einer merkwürdigen, unerklärlichen Ruhe. Dabei lag die Erklärung auf der Hand. Petrosino hatte einen Preis für den Terror der Black Hand festgesetzt, und den wollte nicht jeder Kriminelle bezahlen.